Tannenbaum, O Tannenbaum, wie treu sind deine Blätter. O Tannenbaum, O Tannenbaum, wie treu sind deine Blätter. Du grünst nicht nur zur Sommerzeit, nein, auch im Winter, wenn es schneit. O Tannenbaum, O Tannenbaum, wie treu sind deine Blätter. Tannenbaum, o Tannenbaum, du kannst mir sehr gefallen. O Tannenbaum, o Tannenbaum, du kannst mir sehr gefallen. Wie oft hat nicht zur Winterzeit ein Zweig von dir mich hoch erfreut. O Tannenbaum, O Tannenbaum, du kannst mir sehr gefallen. Du grünst nicht nur zur Sommerzeit, nein, auch im Winter, wenn es schneit. O Tannenbaum, O Tannenbaum, wie treu sind deine Blätter. Child up for personalized text messages from Santa. TextSanta.net.